Erster, es ist wahr, dass jemand eine ehrenvolle Aufgabe anstrebt, wenn er ein Leiter der Gemeinde werden möchte. Zweiter, ein Gemeindeleiter muss ein vorbildliches Leben führen und seiner Ehefrau treu sein. Er sollte sich gut beherrschen können, gastfreundlich sein und die Fähigkeit besitzen, andere zu lehren. Dritter, er darf kein Trinker oder gewalttätig sein. Stattdessen muss er freundlich handeln, Streit vermeiden und darf nicht gierig nach Geld sein. Vierter, er muss seine eigene Familie gut führen, damit seine Kinder ihm mit Respekt und Gehorsam begegnen. Fünfter, wenn ein Mann seine eigene Familie nicht leiten kann, wie soll er sich dann angemessen um die Gemeinde Gottes kümmern? Sechster, er sollte kein Neuling im Glauben sein, weil er sonst stolz werden könnte und die gleiche Strafe wie der Teufel bekäme. Siebter, er muss auch bei Menschen außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf haben, damit er nicht in Schande gerät oder in eine Falle des Teufels tappt. Achter, auch die Diakone müssen respektable Menschen sein, die ehrlich sprechen. Sie dürfen nicht zu viel Wein trinken und nicht nach unehrlichem Gewinn suchen. Neunter, sie müssen die tiefen Wahrheiten des Glaubens bewahren und dabei stets ein reines Gewissen haben. Zehnter, bevor sie ihren Dienst beginnen, müssen sie zuerst geprüft werden. Nur wenn sie ohne Fehler sind, dürfen sie als Diakone arbeiten. Elfter, ebenso müssen die Frauen würdig sein und nicht über andere schlecht reden. Sie sollen besonnen und in allen Dingen zuverlässig handeln. Zwölfter, ein Diakon soll seiner Ehefrau treu sein und seine Kinder sowie seinen gesamten Haushalt verantwortungsbewusst führen. Dreizehnter, wer seinen Dienst gut ausführt, gewinnt Ansehen und bekommt großes Vertrauen durch seinen Glauben an Jesus Christus. Vierzehnter, ich schreibe dir diese Anweisungen heute, obwohl ich hoffe, dass ich dich schon bald persönlich besuchen kann. Fünfzehnter, falls ich mich jedoch verspäte, sollst du wissen, wie man sich in der Gemeinde des lebendigen Gottes verhalten muss, welche die Stütze der Wahrheit ist. Sechzehnter, es ist unbestreitbar, dass das Geheimnis unseres Glaubens groß ist. Christus kam als Mensch, wurde durch den Geist bestätigt und von Engeln gesehen. Er wurde den Völkern verkündet, in der Welt geglaubt und schließlich in die Herrlichkeit aufgenommen.